dir Platz für Gefühl. Leben hier ist grausames Spiel, doch ich fand dich. Die rasend sich dreht, eine Welt, wo nichts lang besteht, doch ich halte dich, ich halte dich. Nichts bleibt, wie es war, schon am nächsten Tag. Heute Nacht bedroht uns kein Trommelschlag. Der uns erzählt, dass Liebe siegt. So singt das Solo-Saxophon. Es sagt zu mir, halt ihn ganz sacht und tanz, als wär's die letzte Nacht der Welt. Wo jetzt Sonne scheint und nicht Mond, gibt's ein Leben, das sich noch lohnt, und ich zeig's dir. Ich geh mit dir. Du bist vor so vielen Wundern stehen. Wir werden alles gemeinsam sehen. Wenn wir zusammen sind, dann fängt es neu an. Ein Lied singt uns ein So. Als wär's die letzte Nacht der Welt. Träume in der Dunkelheit. Träume, sie werden Wirklichkeit. Ganz egal, wo wir sind.